der Wand ist frei. Das Holz herbei und schüchte es zum Brande. Das Holz herbei und schüchte es zum Brande. Doch bleiben wir in Buschrevier. Tage noch im Stillen und Männer stellen wir zur Hut, um eurer Sorge. Mit frischem Mut, mit frischem Mut und unsere Pflicht erfüllen. Dann aber lasst mit frischem Mut und unsere Pflicht erfüllen. Verteilt euch, wackre Männer!